Ein solches Versagen der Erinnerung in allererster Zeit ist im wirklichen Leben unmöglich. Wenn in Palästina zur Zeit Christi irgendein einfacher Mann in der Stille des Alltages dahingelebt und gestorben wäre, ohne je Aufsehen von sich und um sich herum erregt zu haben, wenn dieser Mann dann weiter etwa 50 Jahre lang im Grabe vermodert wäre, ohne dass sich ein Mensch um die ganz unwichtigen Lebensdaten dieses vergessenen Toten gekümmert hätte, weil dazu einfach jede Veranlassung fehlte, dann wäre es natürlich 5 Jahrzehnte nach dem Tode dieses Mannes sehr schwer und wohl gar unmöglich gewesen, über bestimmte Lebensdaten noch etwas Gewisses zu ermitteln. In solchem Falle konnten dann leicht 2 oder mehrere verschiedene Traditionen ans Licht kommen, weil man sich eben hier beim besten Willen nicht mehr genau der fraglichen und unwichtigen Ereignisse entsinnen konnte. Vorausgesetzt, dass Jesus gelebt hätte, dann lagen im urchristlichen Falle die Verhältnisse wesentlich anders, ungemein günstiger. Jesu Leben war ja nicht in der Stille abgelaufen, sondern hatte durch allerlei Kraftäußerungen das jüdische Land leidenschaftlich erregt. Und fast unmittelbar nach dem Tode des Messias traten seine Jünger vors Volk und waren gezwungen, um handfeste Beweise für ihre Behauptungen bringen zu können, sich recht genau über das Erdenleben des Meisters zu informieren. Was die Periode der öffentlichen Wirksamkeit Jesu anbetraf, so waren die Jünger als unmittelbare Zeugen in allergünstigster Lage. Im wirklichen Leben hätte daher über die Örtlichkeit des ersten Auftretens Jesu niemals die leiseste Ungewissheit herrschen können. Drittens: Wann und wo sind die ersten Jünger von Jesus berufen worden? Auch in dieser Angelegenheit bieten die Evangelisten 2 Traditionsströme, die gegeneinander laufen. Die Überlieferung differiert sowohl hinsichtlich der Zeit als auch des Ortes der Berufung. Nach der Markus-Tradition fand die Berufung der ersten Jünger nach der Verhaftung des Täufers statt, gemäß der Tradition des Evangelisten Johannes jedoch vorher. Markus berichtet als Örtlichkeit den See Genezareth, Johannes lässt die Szene im peräischen Bethanien sich abspielen. Zum anderen gehen die beiden Traditionen auch in der Angabe der beteiligten Personen auseinander. Markus nennt als die zuerst Berufenen die Brüderpaare Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes. Die Tradition im Johannesevangelium erinnert sich anders. Berufen wurde zuerst ein nicht mit Namen benannter nebst Andreas, dann erst Petrus, Philippus und endlich Nathanael, übrigens ein Jünger, dessen Name in den 3 älteren Evangelien nicht vorkommt. Häufiger können sich 2 Überlieferungen über ein und dieselbe Sache kaum widersprechen. Nur wenn die christlichen Gemeinden von vornherein überhaupt kein Interesse daran hatten, Zeit, Ort und Namen der zuerst berufenen Jünger im Gedächtnis zu bewahren, hätte es geschehen können, dass sich nach 100 Jahren beim Nachforschen keine genaue Nachricht mehr darüber auftreiben ließ. Aber das notwendige Interesse war vom ersten Tage der Verkündigung an vorhanden. Und zum Überfluss beweist ja die entsprechende Tradition im Markus-Evangelium, das ja als erstes Evangelium schon um das Jahr 60 entstanden sein soll, dass tatsächlich die Erinnerung in dieser Hinsicht die wirklichen Umstände lebendig und treu aufbewahrt hatte. Denn Markus hätte im wirklichen Leben der Urchristenheit natürlich keine Jesusgeschichte aus den Fingern gesogen, sondern das in seinem Evangelium niedergeschriebene, was in den Christengemeinden damals, etwa 30 Jahre nach Christi Tode, als echte Tradition hochgehalten wurde. Dieses Markus-Evangelium mit seiner Darlegung der wirklichen Lebensgeschichte des Heilandes in der Periode seiner öffentlichen Wirksamkeit lag nach Meinung der Relativkritiker aber schon rund 50 Jahre öffentlich vor und war allen Christen wohl bekannt, als Johannes sein Werk verfasste. Da man nun diesen angeblichen Johannes nicht für so grenzenlos naiv oder dreist halten kann, die im Markus-Evangelium niedergelegte wirkliche Überlieferung an vielen Stellen einfach auf den Kopf zu stellen, so bleibt nur der Ausweg, Auch Johannes habe betreffs der Jüngerberufung wirkliche Traditionen niedergeschrieben. Und auch diese Johannes-Tradition müsste einen Überlieferungsstrom darstellen, der neben dem anderen, dem Markus-Strom, von Anfang an in der Christenheit aufgetaucht wäre. Schon in den ersten Jahren nach Jesu Tode müssten demnach also die Nächstbeteiligten, die Jünger, nicht mehr genau haben ermitteln können, das heißt total vergessen haben, wo sie vom Meister zur Nachfolge aufgerufen wurden und wen er zuerst aufgefordert hatte. Im wirklichen Leben ist eine derartige Vergessenheit unmöglich. Folglich muss nicht nur der vorliegende Widerspruch im Einzelfalle, sondern die gesamte Jesus-Überlieferung ein künstlich erzeugtes Phänomen darstellen. Viertens, die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Wäre die urchristliche Überlieferung eine im wirklichen Leben natürlich entstandene und gewachsene, dann verstünde es sich von selbst, dass die ersten Christen gewusst hätten und auch niemals vergessen haben würden, wie lange Zeit der Messias seit seinem ersten Auftreten öffentlich gewirkt und gelehrt hatte. Der papierne Tatbestand in den Evangelien sorgt auch in diesem Punkte für die befürchtete Überraschung. Wir stellen fest, dass man in der urchristlichen Gemeinde niemals genau gewusst hat, ob Jesus etwa nur ein Jahr oder vielleicht 2 bis 3 Jahre öffentlich gelehrt hat. Dieser Tatbestand ist im Lichte des wirklichen Lebens betrachtet so haarsträubend, dass man am liebsten kein ernsthaftes Nachdenken darauf verschwenden möchte. Wenn ich trotzdem auch hier den vorliegenden Traditionszwiespalt einer Erörterung unterziehe, so vor allem deshalb, um dem Leser an einem prachtvollen Beispiel die Früchte relativistischer Scheinkritik zu zeigen. Wer es noch nicht recht geglaubt hat, dass alle relative Geschichtskritik nur wissenschaftlich getarnte Spielerei ist, hier kann er sich wieder einmal davon überzeugen. Die neutestamentlichen Berichterstatter verhalten sich in dieser brenzlichen Frage so, dass die ersten 3 Evangelisten, Markus, Matthäus, Lukas, die sogenannten Synoptiker, mit ihrer übereinstimmenden Darstellung einer einjährigen Wirksamkeit ihrem Kollegen, dem Evangelisten Johannes, schroff gegenüberstehen, der eine 2- bis 3-jährige Dauer der Wirksamkeit annimmt. Eine davon kann doch nur richtig sein, rufen die Relativisten und lassen ihre Ergebnisse aufeinanderplatzen. Selbst katholische Gelehrte stürmen hier mit einem kritischen Elan gegeneinander an, dass man an ihrer kräftigen Aussprache seine helle Freude haben würde, wenn man nicht wüsste, dass die Frage nach der Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu von der Kirche stillschweigend als dogmatisch belanglos erklärt und der überraschend kritische Freimut also auf diesem gefahrlosen Punkte ganz ausnahmsweise einmal geduldet wird. Als für das Universitätsjahr 1904-1905 die katholische Fakultät zu München als Preisfrage das Thema gestellt hatte, die Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu, da liefen 3 Arbeiten ein. Der erste Bearbeiter, Fendt von 1906, hatte aus der widerspruchsvollen Quellenmasse das Ergebnis destilliert, Jesu Auftreten hat nur 1 Jahr gedauert. Der zweite, Zellinger, 1907, hatte aber aus dem gleichen Quellenmaterial das Resultat erzielt, die Wirksamkeit Jesu in der Öffentlichkeit hat 2 Jahre angehalten. Und siehe, dem dritten Mann, Hohmanner, 1908, hatten die gleichen Quellen auf seine kritische Bemühung hin verraten, Jesu Wirksamkeit dauerte 3 Jahre. Was ist denn nun richtig? Eine Angabe kann doch nur stimmen, rufen verzweifelt unsere Relativisten und setzen ihre Schaukelmethode immer wieder von Neuem in Gang. Dass überhaupt keine Angabe historisch ist, daran hat man gar nicht gedacht. Im Jahre 1917 verkündete V. Martel als Ergebnis nochmaliger Durchprüfung der Quellen, mit relativer Methode versteht sich, für die Theorie der einjährigen Dauer steht kein einziges stichhaltiges Argument positiver Natur zur Verfügung. Also muss nach seiner Theorie eine mehrjährige Wirksamkeit als geschichtlich angenommen werden. H.J. Gladder erklärt dagegen 1919 gerade wieder die einjährige Dauer als historisch.